Schön, dass ihr alle da sind. Wir freuen uns sehr, dass wir gleich nach dem Interview mit Lena und Philipp die Gelegenheit haben, euch noch ein bisschen näher zu befragen und zu verstehen, wie das bei einer Schulgründung eigentlich läuft, was ist anders, was sind die Schwierigkeiten, was habt ihr für Erfahrungen in den letzten 3 Jahren gemacht und sicherlich auch davor in der Vorbereitung. Wir würden gerne damit anfangen, dass ihr ein Eingangsstatement gebt und sagt, was euch dazu einfällt. Wir haben vor geschätzten 6 Jahren, 7 Jahren angefangen, darüber nachzudenken, ob das nicht mal angesagt wäre, wie es Nena vorhin im Interview auch gesagt hat, was daran zu ändern, dass irgendwie eigentlich alle Kinder, wenn sie klein sind, sich freuen, in die Schule zu kommen. Wenn sie so 5, 6 sind, wird es langweilig im Kindergarten und dann kommen sie in die Schule und wenn man wahrscheinlich eine Erhebung machen würde, in den 4. Klassen dieser Republik kriegt man vermutlich ein wahnsinnig erschreckendes Ergebnis, nämlich dass da der Prozentsatz sich umdreht und irgendwie wahrscheinlich 90% Schule plötzlich blöd finden. Und wir dachten, das kann es irgendwie nicht sein und haben uns dann auf den Weg gemacht, ob man das nicht besser machen kann. Und da seid ihr jetzt. Und das ist die Geschichte der Gründung einer Schule. Dass das irgendwie eine riskante Unternehmung ist und eine, die fragwürdig ist, damit bin ich auch reingegangen in die Schule mit dieser Idee. Ich bin auch reingegangen mit der Idee, dass alle Schulen, die ich bis dahin kennengelernt habe, und es sind eine ganze Reihe, weil ich auch viel unterwegs war in dem Bereich, alle Schulen von dieser Schule lernen können. Und das hatte ich schon auch vor so 2 Jahren gedacht. Mittlerweile weiß ich, dass das sehr, sehr, sehr viel ist, was andere Schulen von dieser Schule lernen können. Und das, was bei mir stattgefunden hat, ist, dass ich abgekommen bin von dem Gedanken, dass das, was bei Schülern, also Kindern und Jugendlichen Bildung ist, etwas ist, was sich quasi wie eine, also das ist ja so eine Idee, auch in der Fachdidaktik kriegt man das ja so beigebracht, dass Wissen und Kompetenzen etwas ist, was sich so stufig aufbaut und so ein langer, ruhiger Fluss ist, der immer breiter wird und der voller schöner Dinge ist. Und damit das abgesichert ist, muss man ja also alle Jahre ein Zeugnis geben und da muss man immer gucken, am Ende von Jahrgang 3 muss das kleine 1x1 sitzen, am Ende von Jahrgang 6 muss Bruchrechnung da sein und so weiter. Und mit diesen Ideen bin ich auch schon reingegangen, ne? Und ich bin davon ein bisschen abgekommen und weiß, dass wir, wenn man Bruchrechnung braucht, dann kann man damit auch anfangen, wenn man 18 ist. Ja? Und wenn man Französisch lernen will, dann fährt man am besten nach Frankreich und freundet sich da mit Franzosen an. Ja? Und soweit. Wodurch entsteht dann die Entscheidung, sowas tatsächlich zu machen? Ist doch nichts Alltägliches, oder? Wichtiger Punkt für uns war, wir haben irgendwann angefangen, darüber mit anderen Leuten auch zu sprechen, nicht nur bei uns, sondern mit anderen Menschen. Und das ging dann so weit, dass Nena irgendwann in einem Interview, ich glaube mit der Zeit irgendwie oder so, kam das irgendwo ganz klein, kam mal vor, ja, und Schule, eigentlich müsste man eine selber gründen. So. Und dann haben wir Post bekommen von Leuten, die uns ein Modell nahegebracht haben, das wir bis dahin nicht kannten, nämlich ein Modell aus den USA, das eine Schule dort, die heißt Sudbury Valley School und die gibt es seit 40 Jahren. Und da gibt es mehrere Filialen von sozusagen, also da gibt es in der Zwischenzeit 40 Schulen weltweit. Und das war natürlich für uns dann, als wir diese Sachen gelesen haben, wie die das da machen, war das für uns so ein Moment, aha, und warum gibt es sowas in Deutschland nicht? Und eben die Leute, die mit uns Kontakt aufgenommen hatten, war eine Initiative hier in Berlin, die das schon mehrere Jahre versucht hatten, so eine Schule in Deutschland zu eröffnen. Und so wurden wir mit diesen Ideen sozusagen vertraut gemacht und haben dann angefangen, basierend darauf zu sagen, okay, das muss möglich sein, das kann nicht sein, dass es so eine Schule in Deutschland nicht gibt. Und dann haben wir angefangen, konkret ein Konzept zu schreiben, basierend sozusagen auf den Erkenntnissen und Ideen der Sudbury Valley School, angepasst an die gesetzlichen und so weiter Gegebenheiten in Deutschland oder in Hamburg speziell. Es ist eins der Erfolgsrezepte dieser Schule, dass sie nicht von Lehrern gegründet wurde, sondern von Leuten aus dem, sagen wir, kulturellen und kreativen Bereich, ja? Aus eurer Branche, eben auf Grundlage des Engagements und der Leidenschaft und der Begeisterung für Bildung. Und es war absolut an der Zeit, dass die Deutungshoheit über das, was Schule ist, in so einem Akt einmal der in Hamburg, im Hamburger Fall eben der Behörde genommen wurde. Und das nochmal, also dezidiert eben keine Schulprofis und auch nicht die Waldorfs, die ja auch legitimiert sind mittlerweile damit, auch nicht die konfessionell gebundenen Schulen, die ja auch ihren eigenen Legitimationszusammenhang aufbauen konnten über die Jahre und Jahrzehnte, sondern tatsächlich, ihr habt es auf eure Weise gemacht und das ist, glaube ich, die ganz besondere Stärke und gleichzeitig die offene Flanke, die wir, und Nena hat es Kampf genannt, mit der wir auch wirklich viel zu tun haben. Aber also wir haben, sind den Weg gegangen, dass wir haben gesagt, wir sollten auf politischer Ebene das erstmal klären, weil bevor wir da ein Konzept einreichen irgendwo, sprechen wir mal mit ein paar Politikern, wie die denn eigentlich dazu stehen würden. Ne? Mhm. Und dann haben wir nicht irgendwie mit dem Bürgermeister oder sowas gesprochen, sondern wir haben uns die bildungspolitischen Sprecher der Parteien rausgesucht und haben mit denen Termine gemacht und sind da hingegangen und haben ein bisschen tatsächlich ohne irgendwas Schriftliches, sondern haben denen erzählt, was wir da gern machen würden. Mhm. Und sind da erstmal auf offene Ohren gestoßen, weil natürlich irgendwie es durchaus bekannt ist, natürlich auch in Bildungskreisen, dass es eine Bildungskrise gibt in Deutschland. Und insofern sind wir dort erstmal auf offene Ohren gestoßen. Und nicht nur, dass wir auf offene Ohren gestoßen sind, sondern wir wurden netterweise auch noch weiter vernetzt. Mhm. Ne? Und dann hat der eine gesagt, sprich doch mal mit dem und sprich doch vielleicht mal mit dem. Und so haben sich die Komponenten zusammengesetzt. Und dann in den Gesprächen war dann klar eigentlich, okay, was ihr machen müsst, ist, ihr müsst ein Konzept schreiben. Mhm. Und dieses Konzept müsst ihr einreichen. Und dann prüfen wir das. Und dann wird es genehmigt oder eben nicht genehmigt. Und damit haben wir uns dann erstmal so 1,5-2 Jahre beschäftigt, so ein Konzept auf die Beine zu stellen und das immer wieder gegenzuprüfen, nachzubessern, im Austausch dann auch mit den Behörden. Haben da viele Termine gehabt und über Details gesprochen mit Einzelfachleuten aus irgendwelchen Disziplinen und so. Ist diese Netzwerkbildung etwas, was andere Gründer auch machen sollten? Und gibt es dazu etwas, was ihr, habt ihr dazu Hinweise? Also ich fand das einen sehr guten Weg und würde den genauso weiterempfehlen, auch auf so einer sozusagen mittleren Management-Ebene mit den Behörden das mal vorzubesprechen, sowas. Und sich dann, also wir hatten auch ein ganz klares Ziel, das vielleicht auch ein bisschen anders gelagert war als Initiativen, die sich mit diesem Sudbury-Modell vorher beschäftigt hatten. Die hatten die Idee, wir wollen genau das genauso hier in Deutschland umsetzen und haben dafür keine Genehmigung bekommen. Wir haben uns einen anderen Auftrag gegeben, und zwar war unser Auftrag, wir wollen auf jeden Fall so eine Schule gründen. Und wir gehen dafür gewisse Kompromisse ein. Und haben gesagt, wir definieren diese Kompromisse, die wir bereit sind einzugehen. Wir hören uns an, wie weit es geht sozusagen. Ne? Du hattest ja vorhin erzählt, dass ihr erst mit einer wachsenden Anzahl von Leuten zusammengesessen habt und dann irgendwann gesagt habt, mit 20 Leuten ist das schwierig auf den Weg zu bringen und ihr habt euch dann verkleinert. Und das war, glaube ich, auch eine ganz gute Idee. Ich glaube, dass es äußerst schwierig ist, wenn man jetzt sagt, es kommt am Anfang auch auf eine große, also auf ein großes Netzwerk an und dann sitzt du da plötzlich mit 20, 30, 40 Eltern, die alle natürlich insbesondere logischerweise ihr Kind im Blick haben und nicht unbedingt diese übergeordnete Idee, wir gründen jetzt eine Schule. Und ich glaube, das habt ihr ganz richtig gemacht. Was wir im Moment haben, also das Netzwerk wächst von alleine in gewisser Weise, glaube ich, auch dadurch, dass es jetzt eine gewisse Stabilität gibt und wir eben nach 3 Jahren auch schon anders dastehen als nach einem Jahr. Wir kriegen relativ viele Anfragen von Leuten, die genau sagen, wir wollen uns mal vernetzen mit euch. Und dann fragen wir uns immer, was bringt uns das gerade und haben wir die Zeit dafür? Und schauen eben schon sehr genau, mit wem wir uns wozu und weswegen treffen und welchen Mehrwert, also oder was uns das bringt, mal kurz gesagt. Und wir vernetzen. Im Moment haben wir eigentlich doch eher die Problematik, dass es ein flächendeckendes Schulsystem gibt, in dem die Kinder nicht glücklich sind. Ne? Wir machen bei uns, an unserer Schule jedenfalls, die Erfahrung, dass die Kinder dort ziemlich glücklich sind und ihre Talente entfalten. Ne? Mal mehr, mal weniger. Ja? Von Tag zu Tag unterschiedlich. Aber insgesamt empfinden wir diese Schule und unsere Schüler auch und die Elternschaft auch als einen Erfolg. Ja? Welche ganz großen Hürden gab es und wie seid ihr die umgangen? So einfach gelaufen. Naja, da muss ich wirklich kurz drüber nachdenken. Die größte Hürde war, die Genehmigung zu bekommen. Und wie gesagt, dadurch, dass wir uns da nicht starr gemacht haben, sondern uns von vornherein auch flexibel verstanden haben und das dialogisch entwickeln wollten, auch gemeinsam mit der genehmigenden Behörde, war es viel Arbeit und viel Zeiteinsatz. Aber ich habe nie, ich hatte eigentlich nie das Gefühl, dass es eine Hürde gibt, die wir jetzt nicht nehmen können. Es war immer zu nehmen, aber eben mit viel Beschäftigen damit und viel Recherche und Nachfragen. Du hast oben auf dem Podium gesagt, dass ihr einen Finanzbedarf von ungefähr 1 Million Euro hattet, die ihr jetzt für die 3 Jahre Operation gebraucht habt. Wie habt ihr so viel Geld eingeworben? Ja, okay, das stimmt, das ist eine Hürde. Now we're talking. Gut, da muss man natürlich sagen, hatten wir ein bisschen vielleicht das Glück, dass meine Frau und ich zwar nicht da irgendwie zu den wahnsinnig oberen Prozent gehören, aber so leidenschaftlich da dran waren, dass wir gesagt haben, so, dann nehmen wir da mal eine Hypothek aufs Haus und kaufen mal so ein Gebäude, noch bevor wir die Genehmigung hatten. Wir haben uns umgeguckt nach einem Haus, wo man denn wohl so eine Schule machen könnte, und haben dann eine ganz wunderschöne Villa gefunden, nicht allzu weit entfernt von unserem Zuhause, was uns auch wichtig war, damit wir da nicht irgendwie durch die halbe Stadt fahren müssen, weil wir wussten, dass wir da Zeit zubringen wollen auch und werden. Und als wir das Gebäude gefunden haben, konnten wir uns das nun erlauben, das mal so in Anführungszeichen einfach so zu kaufen. Das hätten andere im Gründungsteam sich vielleicht jetzt nicht erlauben können so. Und zumal wir eben auch noch nicht mal die Genehmigung dafür hatten. Wir sind aber auch keine so super blauäugigen Leute. Wir hatten dann schon auch so Alternativnutzungen im Hirn, was man da sonst noch mitmachen könnte mit dem Haus. Aber da sind wir schon ziemlich in die Vorleistung gegangen. Und dann muss man sagen, dadurch, dass wir das dann in Hamburg mehr und mehr publik gemacht haben, dass da irgendwie was am Entstehen ist, ist tatsächlich eine Bank auf uns zugekommen, die ich hier sehr gerne erwähnen möchte. Das ist die GLS Bank. GLS steht ja aus Bochum, genau, steht für Geben, Leihen, Schenken. Das fanden wir schon mal ziemlich gut. So als Bankname, auch ganz schön out of the box gedacht. Und die sind auf uns zugekommen, ob wir denn schon eine finanzierende Bank hätten. Und die GLS machte sowas eben nicht zum ersten Mal, sondern hatte Erfahrungen damit, freie Schulen zu finanzieren und andere, sagen wir mal, Projekte, die sich auf eine größere Gemeinschaft stützen, und haben dafür ein Modell entwickelt, das über Kleinbürgschaften funktioniert. Das heißt, bei uns ist unser gesamter Freundeskreis und Verwandtschaft und aber vor allem eben dann auch die Eltern, die ihre Schüler zu uns an die Schule schicken, bürgen mit einem kleinen Teil mit für diese Million. Aha. Ne? Und zwar akzeptiert, ja, das geht bis 3.000 Euro. Und womit und dann ohne Prüfung der Schufa oder sonst was, sondern die GLS-Bank sagt eben, Menschen, die sich mit einem Projekt identifizieren und das unterstützen wollen und bereit sind, da bis 3.000 Euro, das gestehen wir jedem erwachsenen Mensch, der irgendwie im Berufsleben steht, gestehen wir das zu. Muss noch nicht mal im Berufsleben stehen. So, aber Schülern zum Beispiel gestehen sie es nicht zu. Also, aber jemand, der erwachsen ist und dieses Projekt unterstützt und mittragen möchte, kann bis zu 3.000 Euro dafür bürgen. Praktisch für 550.000 bürgt die Bürgschaftsbank. Für diesen Teil des Kredites bezahlen wir eben auch höhere Zinsen, weil die Bürgschaftsbank da noch mit drin ist. Und für 400.000 Bürgen, Kleinbürgen, im Sinne von Eltern, Freunde und so weiter. Es gibt eine Stiftung, die Anstiftung Nächstenliebe, die wir in dem Zuge dann auch noch gegründet haben. Und die Anstiftung Nächstenliebe hat, da haben wir das Haus eingebracht, ne? Also das wir privat ja gekauft hatten vor Genehmigung, das haben wir in diese Stiftung eingebracht, das Haus. Und dann hat die Stiftung das Haus umgebaut zu einer Schule. Und vermietet es jetzt an den Trägerverein Neue Schule Hamburg e.V. Seid ihr auf die Lösung alleine gekommen oder habt ihr Experten hinzugezogen? Da hatten wir auf jeden Fall auch Experten hinzugezogen und haben dann uns ein Anwaltsbüro gesucht, das eben auch andere freie Schulen in Hamburg und auch anderswo betreut und die eben sehr in dem Thema drin waren. Und haben dann in diversen Gesprächen, auch mit der GLS Bank, die war da auch sehr unterstützend irgendwie, wie gesagt, weil die auch viel in dem Bereich unterwegs sind. Und dann war es relativ schnell klar, dass das uns eigentlich das liebste Konstrukt ist, dass wir genau diese Aufteilung machen. In einerseits Stiftung gehört die Immobilie und Trägerverein macht den Betrieb und so sind die Mittel dann auch aufgeteilt. Also wir sind ein Gründungsteam, wir waren 4 Leute, die die Schule gegründet haben. Das hat Björn noch mal kurz vorhin angesprochen. Das wäre noch eine weitere Empfehlung für Leute, die sowas auch machen wollen, auf eine gesunde Kernzahl zu schrumpfen. Björn hat es vorhin ganz kurz gesagt, wir waren tatsächlich vor 6 Jahren oder so, saßen wir mal zu 20 bei unserem Küchentisch. Und dann war ziemlich schnell klar, dass wir da auch in 10 Jahren keine Schule gegründet kriegen mit so 20 Einzelmeinungen und haben es deshalb dann zu 4 durchgezogen. Aber, und dieses Kernteam hat, ja, das hat das betreut und jetzt sind 3 noch davon aktiv von den 4. Wir machen es mal ganz einfach. Alle schreiben uns oder mir info@neue-schule-hamburg.org oder auch philipp.palm@neue-schule-hamburg.org. Und dann geht das los, sofort. Wir sind da wirklich mehr als bereit dafür, all unser Wissen mitzuteilen, allen, die sowas auch angehen wollen.